Erster ein Psalm von David. Ihr Mächtigen, gebt Jahwe Ehre und Kraft. Zweiter gebt Jahwe Ehre für seinen Namen. Betet Jahwe an in heiliger Pracht. Dritter Jahwes Donner ist über dem Wasser. Der mächtige Gott donnert über großen Wassern. Vierter Jahwes Donner ist sehr stark. Jahwes Donner ist sehr groß. Fünfter Jahwes Donner zerbricht Zedernbäume. Jahwe zerbricht die Zedernbäume vom Libanon. Sechster, er lässt sie springen wie ein Kalb. Libanon und Sirion springen wie ein junger Stier. Siebter, Jahwes Donner spaltet Feuerflammen. Achter, Jahwes Donner lässt die Wüste zittern. Jahwe lässt die Wüste Kades zittern. Neunter, Jahwes Donner hilft Hirschkühen. Er entblößt Wälder. In seinem Tempel rufen alle Ehre. Zehnter, Jahwe sitzt über der großen Flut. Jahwe ist König für immer. Elfter, Jahwe wird seinem Volk Kraft geben. Jahwe wird seinem Volk Frieden schenken.